Renno, hjelp deg, trenno, turubiru, trakso, hjelp deg, trakso, turubiru, la ha falfi der habab, robik mullihom, wa shiran wa rishab, elif mal hababikum, la ha falfi der habab, robik mullihom, wa shiran wa rishab, elif mal hababikum, ya shiranna, gulun shiranakum, al falfi der habab,